Herzlich willkommen zu einem neuen Gespräch mit Göttinnen. Ich freue mich, euch heute eine ganz zauberhafte Frau vorstellen zu können. Herzlich willkommen, Maria Pasiziel. Schön, dass du da bist, Maria. Ja, ich freue mich total, da sein zu dürfen. Danke für die Einladung. Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich auch mal wieder und ich möchte dich jetzt ganz schnell vorstellen. Und zwar, Maria ist Heilpraktikerin für kreative und körperorientierte Psychotherapie. Sie ist aber auch Stimmtherapeutin, nennt sich Naturfrau und ist Seelenentfalterin oder Seelenbegleiterin. Sie lebt und arbeitet mit ihrem Mann momentan im Allgäu. An einem wunderschönen Platz, wie ich meine, und verhilft Menschen dort, ja, ihre Seelenessenz zu finden. Aber nicht nur in ihrer Praxis, sondern auch in Kliniken, in Seminaren, aber auch jetzt online, unterstützt sie Menschen dabei, ihre Schöpferkraft zu aktivieren und ein, ja, vielleicht sogar göttliches Leben zu führen. Ich freue mich wirklich heute mit Maria über ganz, ganz viele Themen zu sprechen, denn Maria war unter anderem bei den Maori in Neuseeland, sie war auf dem Jakobsweg und sie war zweimal auf Visionssuche im Piemont. Das sind wirklich spannende Themen, über die wir jetzt sprechen werden, aber natürlich auch über ganz viel anderes. Eins möchte ich jetzt noch kurz anfügen, und zwar ist das heute nicht unser erstes Gespräch, sondern unser zweites Gespräch, denn das erste Gespräch, was wir vor einigen Wochen aufgenommen haben, konnte aus technischen Gründen nicht verwertet werden, deshalb wiederholen wir das Ganze, aber ich kann euch das Audio der ersten Aufnahme im Kongresspaket zur Verfügung stellen, denn da haben wir über ganz viele tolle Sachen auch gesprochen. Und vielleicht gibt es da noch Dinge zu hören, die wir heute nicht ansprechen. Insofern, jetzt geht es los. Ich habe viel geredet und möchte jetzt direkt am Anfang, wie bei allen Gesprächen, auf die Kernfrage dieses Kongresses eingehen. Nämlich, liebe Maria, was bedeutet für dich die Göttlichkeit im Alltag? Ich bin mal gespannt, ob jetzt die Antwort anders ist, auch für die Zuhörerinnen. Ja. Ja, also für mich ist es einfach so, ja, dass die Göttlichkeit immer da ist. Mhm. Ich merke, für mich ist es auch so spannend, dieses Thema jetzt einfach nochmal so zu bewegen. Ja. Und wie noch mal tiefer zu verstehen. Es ist für mich so, jedes Mal, wenn ich das Thema neu bewege, verstehe ich es wie tiefer, glaube ich. Mhm. Und ich habe einfach gemerkt, eben, also Göttlichkeit ist nicht exklusiv, sondern Göttlichkeit ist für mich immer. Mhm. Das, was wir tun im Alltag, ist oft, dass wir Zustände erleben, die wir gut oder schlecht finden. Mhm. Und dann anfangen zu bewerten, was gerade passiert. Und genau. Mein Erleben ist, dass wir durch die Bewertung uns letztlich auch abschneiden von der Göttlichkeit. Mhm. Weil dann einfach ein Teil der Göttlichkeit nicht sein darf. Ja. So, und mein Erleben ist, wenn ich mich mit dem Dasein lasse, was ist, und mich erstmal öffne für das, was ist, egal ob das jetzt, ob ich es jetzt eigentlich mag oder nicht mag oder ob das gut oder schlecht ist, wenn ich mich öffne für das, was ist, dann ist der Widerstand weg. Genau. Und dann kann sich es auch wie weiter bewegen. Und die Göttlichkeit, die ist Bewegung an sich. Göttlichkeit ist nicht statisch. Und wenn wir die Bewegung zulassen, dann kann sich es auch verändern. Genau. Ja, du hast ja schon viele Dinge erlebt in deinem Leben. Ich habe es vorhin angesprochen, dass du eben auch schon so beeindruckende Dinge erlebt hast. Oder für mich, ich empfinde sie als sehr beeindruckend, wie eben bei den Maori in Neuseeland zu sein oder auf dem Jakobsweg unterwegs gewesen zu sein. Was mich in deinen Erzählungen immer ganz, ganz tief berührt hat, das war auch letztes Mal das Thema, weil es wirklich für mich etwas sehr, sehr Berührendes ist deine Visionssuche, die du im Piemont gemacht hast. Und da möchte ich eben auch in diesem Gespräch nochmal drauf eingehen, weil ich glaube, viele Leute gar nicht genau wissen, was sie unter einer Visionssuche zu verstehen haben. Möchtest du das mal erklären oder mal erzählen aus diesem Prozess, eben der ja auch immer wieder was verändert hat in deinem Leben? Ja, gern. Ich erzähle vielleicht ein bisschen, was die Visionssuche ist und wo sie herkommt. Ja, gerne. Es ist ja so, dass in verschiedenen Ursprungskulturen, also Kulturen, die sehr mit der Natur verbunden sind und waren, dass die so Momente der Lebensübergänge oder ja, Momente, in denen es wie einen Übergang gibt im Leben. Und das kann ein Übergang sein vom Jugendlichen zum Erwachsensein. Das kann ein Übergang sein von einer Lebensphase in die andere, wenn eine Beziehung beendet ist und eine neue Phase kommt. Das kann ein beruflicher Wechsel sein. Das kann aber auch was ganz einfach was Inneres sein, wo man merkt, Mensch, es steht wie eine Veränderung an, oder wo man merkt, das Alte ist irgendwie nicht mehr, das stimmt nicht mehr, und man so wie noch nicht weiß, was das Neue sein soll. Das sind immer so die Momente, wo, ja, wo so Schwellenmomente, wo man eben nicht weiß, und wo oft ein großes Fragezeichen in der Luft steht. So. Mhm. Und was die Ursprungskulturen gemacht haben, und am direktesten wissen wir das von den indianischen Kulturen, ist, dass die sich in solchen Phasen eben Zeiten in der Natur genommen haben, um wirklich mit einer Frage in die Natur zu gehen, die gerade eben die Lebenssituation betrifft, um dann dort eben in der Stille zu sein. Es gehört auch dazu, eben zu fasten, weil das einfach noch mal mehr Wahrnehmungskanäle öffnet, uns noch mal ein Stück wegführt von unserem normalen Denken. So, von unseren normalen Denkräumen, die ja auch oft begrenzt sind. Ja. Und das eben über eine bestimmte Zeitspanne auch geht. Da gibt es unterschiedliche Formate. Und es geht eben darum, die Natur als Spiegel zu nehmen. Oder diese Zeit, die man draußen ist, die man draußen verbringt, als Spiegel zu nehmen für das eigene Thema. Mhm. Und da kann letztlich ja alles auftauchen. Mhm. Und mit Vision ist in dem Fall gemeint, dass es dass es nicht irgendwie nur aus Bildern besteht, sondern es geht ja um wie geht es weiter im Leben, oder was ist der nächste Schritt? Das wird da unter Vision verstanden. Und das, eine Vision kann natürlich aus den geistigen Reichen zu uns kommen. Eine Vision kann aber auch aus uns raus entstehen. Es geht einfach um das, was man in der Zeit draußen erlebt, vor dem Hintergrund des Themas. Genau. Und wie hat es dann ganz konkret stattgefunden, diese Visionssuche? Also eine Visionssuche ist eigentlich immer mit einer Vorbereitungszeit verbunden. Es beginnt eigentlich schon in dem Moment, wo man in sich spürt, ich möchte gerne Visionssuche machen. Mhm. Ab dem Moment ist es ja schon irgendwie im Prozess, und ab dem Moment fängt die Beschäftigung damit an, was man will und was man da draußen will. Mhm. So. Und ich würde empfehlen, eine Visionssuche im Gruppenrahmen zu machen oder auf jeden Fall mit Begleitung zu machen. Man kann sie auch ohne Begleitung machen. Meine Erfahrung ist, dass es ganz gut ist, eine Begleitung zu haben. Erstens, weil man dann wie so einen Rahmen hat, der einfach auch wirklich physisch sicher ist. Es ist einfach in der Zeit, in der man draußen ist, dann jemand da für einen Notfall. Aber derjenige, der das leitet, oder diejenige, die bringen einfach auch gewisse Fragen mit rein, die einfach den Prozess nochmal unterstützen. Also eben, ich würde es mit Begleitung machen. Das heißt, es gibt dann den Moment, wo man sich anmeldet zu sowas. Okay. Ja, das ist auch wie so ein Schritt. Ja. Und dann in manchen Traditionen, so wie ich das zumindest kennengelernt habe, gibt es sowas wie eine Absichtserklärung. Da schreibt man wirklich auf, für was will ich rausgehen, was ist das Thema, wo stehe ich gerade in meinem Leben, was bewegt mich in meinem Leben gerade? Was ist die Schwelle? Was macht die aus? Und auch die Frage, wo wünsche ich mir hinzugehen? Mhm. Als welcher Mensch, als welche Frau möchte ich aus dieser Visionssuche rausgehen? So, und das stößt natürlich auch einfach schon Prozesse an, wo es ganz viel ums Herz aufmachen geht und wahrnehmen geht, wo bin ich jetzt und wo will ich hin, worum geht es eigentlich? Genau. Ja, und dann die eigentliche Visionssuche, das ist meistens 12 Tage insgesamt. Also es ist relativ, es hört sich jetzt relativ lang an, aber diese 12 Tage, die bestehen dann auch aus 4 Tagen Vorbereitung. Dann ist man 4 Tage und 4 Nächte draußen in der Natur fastend. Und dann gibt es eben 4 Tage Nachbereitung, um das Ganze zu integrieren, um es wirklich dann auch in Alltag zu transferieren. Und diese 4 Tage Vorbereitung, die bestehen daraus, dass es wirklich nochmal darum geht, so was ist mein Thema? Was ist wirklich die Frage, mit der ich dann rausgehe? In diesen 4 Tagen lernt man auch wirklich ganz praktische Dinge, so wie, auf was muss ich achten, wenn ich allein in der Natur bin und faste? Also was zum Beispiel das Gelände, was muss ich da beachten? Ich war ja in den Alpen, in den italienischen Alpen für meine Visionssuche, und da gibt es einfach bestimmte Dinge, die man wissen muss. Ja, also das mit dem Wetter, was mache ich bei Gewitter, wenn ich draußen bin? Ja. Was mache ich, wenn es schneit? Und so weiter. Das lernt man. Da gibt es dann wirklich so Teachings. Dann lernt man auch, wie man die Plane aufbaut, unter der man dann schlafen kann. Das ist ja so, dass man eben nicht mit einem Zelt da rausgeht, sondern man hat einfach nur eine Plane dabei, und es gibt einfach eine bestimmte Technik, wie man die günstig aufbauen kann, sodass es dann auch möglichst trocken bleibt, selbst wenn es regnet. Und das übt man richtig. Und durch dieses ganze Tun und auch sich wirklich mit diesen ganzen konkreten Dingen beschäftigen, kommt man immer noch tiefer in den Prozess. So, und das physische Tun, das hilft auch, um den Prozess wie so in die Realität zu bringen. Das fand ich sehr, sehr spannend. Also das ist nicht nur Technik, sondern eben, das hat so was Lebensnahes wirklich. Ja, und dann macht man in der Vorbereitungszeit auch eine Medizinwanderung. Das heißt, dass man wirklich nochmal von morgens Sonnenaufgang bis abends Sonnenuntergang gemacht, dass man da schon mal rausgeht in die Natur mit dieser Idee, eben was sagt die Natur mir oder was begegnet mir, wenn ich mit meinem Thema rausgehe. Und die Frage in der Medizinwanderung ist dann in dem Fall, so ist das wirklich mein Thema. Wenn man das Thema formuliert hat, nochmal zu überprüfen, ist das wirklich das Thema oder geht es nochmal um was Tieferes oder braucht es nochmal eine Nuance vom Thema mit drin, die vielleicht noch wichtig ist. Und die Medizinwanderung ist auch so ein Schauen, wie kann ich damit umgehen, mal den ganzen Tag nichts zu essen und in der Natur zu sein. So, wie geht es mir da? Um dann nachher wirklich auch zu wissen, Mensch, muss ich so ein bisschen gucken, dass ich mich wirklich warm halte, oder um zu schauen, zu welchen, vielleicht auch welchen Visionssucheplatz suche ich mir auch aus, um schon mal so ein bisschen Übung zu bekommen, eben fastend in der Natur zu sein allein. Und die Vorbereitungszeit, die dient dann auch dazu, man hat dann irgendwann einen Tag, wo man tatsächlich den Visionssucheplatz sucht. Da geht man dann auch so mit der Frage raus, wirklich mit der Bitte auch, eben ich möchte den Platz suchen, der mir für diese 4 Tage und 4 Nächte am dienlichsten ist, um wirklich einen Schritt weiterzukommen in meinem Leben. Ja, das ist die Vorbereitung. Und dann kommen die 4 Tage. Und dann kommen die 4 Tage. Genau. Ja, und das ist ganz schön, weil diese 4 Tage, die fangen wirklich auch mit einem Schwellengang an. Das heißt, man packt seine Sachen. Jetzt bei der letzten Visionssuche habe ich es auch so gemacht, dass ich schon, als ich meinen Platz gesucht hatte und gefunden hatte, dann nachmittags nochmal dorthin bin und schon mal meine Plane dorthin gebracht habe und auch geguckt habe, wie ist es mit dem Wasser dort. Mhm. Das ist eine wichtige Sache, dass man wirklich auch genügend zu trinken hat. Mhm. Dass man entweder guckt, wo ist die nächste Quelle. Mhm. Ich habe es in dem Fall sehr praktisch, weil ich meinen Platz zwischen zwei Bächen hatte und ja. Das Wasser direkt da aus dem Hang gekommen ist. Schön. Da musste ich jetzt nicht irgendwie viele Kanister mit schleppen, aber sonst kann es eben auch sein, dass man Kanister mitnimmt. Ja. Genau. Eben, also ich habe die Sachen schon vorher dorthin gebracht, zum Teil, und dann hatte ich morgens einfach als, wir sind dann vor Sonnenaufgang, haben wir uns getroffen, wie morgens um 5:30 oder so. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, da hat ein Feuer gebrannt. Da hat der Leiter oder auch der Älteste, es waren in den Ursprungskulturen oft die Ältesten, die das dann mit begleitet haben, weil die einfach so ihre Weisheit und ihr Wissen da mit reingebracht haben und sowas ganz Wichtiges auch war. Also die Ältesten und die Schamanen, die sowas begleitet haben. Genau, ja. Und dann hat man so ein Medizinrad gebraut, also wie so einen Kreis der Kraft, wo die Elemente auch erinnert werden, wo einfach nochmal, wo wir uns auch erinnern können, dass wir mit der Natur verbunden sind, wirklich auch als göttliche Wesen und aus allen Elementen ja auch bestehen. Ja, also das Feuer ist in uns, das Wasser fließt in uns, die Erde, also die Füße haben wir in uns, die Luft haben wir in uns und wirklich zu spüren, was es macht, wenn wir uns erinnern. Ja. So, dass wir Teil des Ganzen sind. Und das öffnet auch nochmal wie so eine Schicht, sodass wir empfänglicher werden für das, was die Natur uns da zu erzählen hat und auch die Wesen uns da zu erzählen haben. Ja, und dann ist es wirklich so, man steht in diesem Kreis der Kraft und wird nochmal geräuchert. Also das Energiefeld wird gereinigt, damit man wirklich so mit ganz klar rausgehen kann. Und dann, bevor man aus diesem Kreis der Kraft raussteigt, sagt man nochmal den Satz. Mhm. Und zwar war jetzt bei der Vision, so wie ich gemacht habe, das fand ich ganz schön, dass man den Satz so formuliert hat, wie man wiederkommen will. Okay. Also für mich war dann der Satz irgendwie so, ich weiß ihn gerade gar nicht mehr ganz genau, aber es war irgendwie so, ich bin die Frau, die mit ihrem Herzen verbunden ist und ihre Gaben in die Welt bringt. Mhm. So. Genau. Ja, und dann hat man seinen Rucksack und steigt über die Schwelle und weiß, jetzt ist 4 Tage und 4 Nächte, bin ich jetzt hier allein und in der Natur und im Schweigen und mit dem, was mir dann da begegnet. Ja. Und es gab ja auch Momente, in denen es dann nicht mehr ganz so bequem war für dich. Ne? Wie war es denn in diesen Momenten? Hat dich die Natur gestärkt und unterstützt? Oder wie hast du die Natur wahrgenommen? Weil du bezeichnest dich ja auch als Naturfrau. Da muss ja eine sehr intensive Verbindung von dir auch zur Natur bestehen. Kannst du über solche Momente noch mal ein bisschen was erzählen? Auch wie du da eben diese Verbundenheit empfunden hast, ob das für dich auch Göttlichkeit in dem Moment ist, eben mit der Natur so verbunden zu sein. Ja, ja, es ist so, was mich die Natur so besonders lehrt, ist die Hingabe. Mhm. Also so wirklich die Hingabe an das, was ist. Ja. Und das ist letztlich, was mir in der Visionssuche ganz intensiv diesmal begegnet ist. Ich habe am ersten Tag nämlich schon gemerkt, wie mein Kopf irgendwann dann schon fand, jetzt müssen die Visionen mal losgehen. Also man sitzt ja dann da und man hat ja wirklich nichts zu tun an sich, außer dass man hier mit seinem Thema ist. Und mir ging es dann so, dass ich erst mal gemerkt habe, wie sehr ich wirklich im Alltag im Tun bin. Ja. Und selbst wenn ich da, glaube ich, schon ein Bewusstsein dafür habe, trotzdem bin ich in einem relativ hohen Tempo unterwegs. Ja. Und der Alltag ist ja auch vielschichtig. Klar. Und dann sitze ich da in der Natur und dann fällt das alles erstmal ja weg. Ja. Und dann habe ich erstmal wirklich auch so meine Unruhe gespürt. So in der Meditation, wenn ich meditiere, dann ist das oft anders, weil da weiß ich, das ist jetzt begrenzt, das ist jetzt eine Stunde oder eine halbe Stunde. Das geht dann irgendwie schon, aber so zu wissen, puh. Ja. Ja, und was mir da total geholfen hat oder was dann in dem Moment, das kam wirklich so, ja, das kam irgendwo her. In diesem Moment, wo ich dachte, jetzt muss irgendwas passieren, kam einfach so die Information, öffne dich für die Bedeutungslosigkeit der Dinge. Aha. Und das fand ich, das hat mich sehr, sehr bewegt. Und das ist wirklich so ein Vertrauen, dass das, was dann notwendig und wichtig ist für uns, dass das kommt. Also ich erlebe, es kommt immer. Es kommt wirklich immer, wenn ich in der Natur bin. Wenn ich mich öffne für das, was ist. Also vielleicht, ich mag gern von meiner Medizinwanderung davor kurz erzählen, weil ja, gerne. Das war so prägnant für mich. Ich habe meine Medizinwanderung gemacht in dem Moment, wo ich dachte, ich habe überhaupt keine Zeit dafür, aber ich wusste, ich muss sie jetzt machen, weil ich gehe auf Optionssuche. Und dann bin ich raus und es war ein Tag, wo es einfach nur neblig war. Ich habe vielleicht 5 Meter vor mir gesehen und es war einfach nichts. Und dann dachte ich mir, ja super, wie soll ich jetzt da irgendwas? Ja, weil mein Kopf auch wieder Vorstellungen hatte von dem, was jetzt passieren muss. Ich dachte mir, ich sehe da kein Tier. Es wird einfach nichts passieren. So. Und dann bin ich halt brav da rumgetappt. Man geht auf eine Medizinwanderung. Es war auch so kalt, dass ich auch irgendwie nicht Lust hatte, mich irgendwo niederzulassen. Und dann bin ich halt gegangen und war erstmal echt im Widerstand. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, okay, ich kann jetzt hier im Widerstand sein und wirklich nichts erleben oder ich kann einfach mal mich öffnen. Ja. Auch für das Nichts und für die Leere und für den Nebel. Ja. Ja, auch für den Nebel in mir. Ich habe keine Ahnung. Und wie ist es, wenn ich mich für dieses, ich habe keine Ahnung, wirklich öffne? Ohne schon eine Lösung haben zu wollen. Ich finde das sind so die, für mich sind das sehr, sehr berührende Momente. Ja, das ist so die Hingabe, kommt mir jetzt direkt. Ja. Also das ist dieses Annehmen dessen, was einfach ist. Und wir versuchen immer mit dem Kopf dagegen zu arbeiten. Ja, genau, ja. Und dann so wahrzunehmen, dann wird es still. Ja. Erstmal. Und dann bin ich in diesem Raum von Nichtwissen. Ich weiß wirklich nicht. Und das ist für mich der Moment, wo wirklich Wirklichkeit stattfindet. Wo sich wirklich das entfalten kann, was größer ist als ich. Ja. Wo sich das entfalten kann, was viel weiter ist als ich, was jenseits von allem meinem Wissen und meinem Verstand ist. Und das ist dann passiert auf der Medizinwanderung letztlich. Dann habe ich dann irgendwann mein Herz gespürt. Und zwar so tief wie selten vorher, glaube ich. Und ich habe einfach gespürt, wie verkümmert mein Herz ist und wie wenig Aufmerksamkeit ich meinem Herzen gegeben habe. So, und und das war so ein Moment, wo ich einfach sehr, sehr berührt war und wo ich gemerkt habe, ja, darum geht es erstmal. Es geht darum, meinem Herzen Aufmerksamkeit zu geben. Und nicht auf irgendeine große Vision, die wie ein Donnerschlag vom Himmel fällt, zu warten und zu hoffen, sondern mich erstmal zu öffnen für das, was ist und für das, was jetzt ansteht. So. Ja, und das war in der Visionssuche letztlich genau das Gleiche. Das heißt, ich mit Tinder. Ja. Entschuldigung. Für mich hört sich das gerade so an, als ist es eigentlich ganz einfach. Ja, also wir suchen immer nach so was Großem und dabei ist es eigentlich schon da und es ist so einfach, dass wir es gar nicht erkennen. Ja, ja. Ja, es ist wirklich so. Ich habe das Gefühl, dieses Große, nach dem wir suchen, das ist auch so ein Bild, das wir haben von all dem. So ein Bild, was es heißt, erleuchtet zu sein oder erwacht zu sein. Das sind ja ganz viele Ideen, die wir da haben. Genau. Und letztlich eben, es ist passiert in dem Moment, wo wir ganz da sind mit dem, was ist. Jedes Mal, wo wir ein Bild davon haben oder wo wir irgendwo irgendwas forcieren wollen, was ja gar nicht jetzt ist, sind wir weg von eigentlich von unserer schöpferischen Essenz oder von wirklich von unserem Wesen. Mhm. Auch wenn es uns nicht schmeckt. Ja, meistens schmeckt es nicht erstmal. Ja. Ja, weil es ja wirklich auch so ist, dass das, was wir da nicht wollen, ist ja wirklich oft unser Schmerz und das, was wir nicht wollen, ist unsere Unzulänglichkeit und ja, alle möglichen Gefühle, die wir halt nicht so gern haben. Mhm. Aber letztlich geht es einfach nicht drumherum. Mhm. Ja. Ja, und dann würde ich gerne noch mal auf diesen einen Moment ansprechen, den haben wir im letzten Interview schon mal besprochen. Da gab es einen Tag, ich glaube, das war der dritte Tag, ich weiß es nicht mehr genau, da ging es dir dann nicht mehr so gut. Würdest du das noch mal so ein bisschen beschreiben, was da passiert ist in dem Moment und was das auch mit dir wieder gemacht hat dann? Ja. Hm. Ja. Ja, das war interessant, weil mir ging es ja am zweiten Tag blendend. Da war ich in meiner Höchstform, da bin ich wandern gegangen und da ging es mir richtig gut. Und dann war eine Nacht vom zweiten Tag auf den dritten Tag, war eine Nacht, die unglaublich kalt war. Mhm. Das war einfach Minusgrade. Ich bin morgens aufgewacht und habe das Eis am Bach gesehen und ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Ich hatte auch Hunger. So, ich habe einfach gemerkt, mein System stellt eben natürlich aufs Fasten auch irgendwie noch um. Und dadurch, dass es dann so kalt war, habe ich mich wirklich ziemlich schwach gefühlt auch. Ja, dann kam irgendwie an dem Tag so der Punkt, also zum einen dadurch, dass ich mich so schwach gefühlt habe, war ich einfach mit nochmal auch mit Themen im Inneren konfrontiert, die dadurch auch erstmal hochkommen konnten, die einfach auch schmerzhaft waren. Und das andere war, dass ich gemerkt habe, ganz physisch, ich werde nicht mehr warm. Hm. Und ich war einfach aber auch zu schwach, um mich viel zu bewegen. Oh. So, also ich hätte natürlich wieder wandern gehen können, aber ich habe gemerkt, nee, wenn ich das jetzt mache, das ist, ja, ich weiß nicht, ob es jetzt gefährlich gewesen wäre, aber ich habe mich nicht wohlgefühlt dabei. Hm. Und dann bin ich so damit schwanger gegangen, eben, was mache ich jetzt damit? Eben so dieses, ich werde nicht mehr warm. Und eben eine Regel bei einer Visionssuche, eine ganz, ganz wichtige, ist ja auch wirklich, das Körperliche auch zu achten oder die Grenzen auch zu achten. Also es geht eben nicht darum, jetzt 4 Tage und 4 Nächte da allein draußen sein und bleiben zu können und dann ist man der Held oder die Heldin, ja, wenn man das geschafft hat und nur dann kommt die Vision, sondern es geht ganz klar total ums Leben. Also es ist wirklich so, dass eben das oberste Gebot ist, die eigenen Grenzen zu achten. Ja, und eine Möglichkeit, die man eben auch hat, ist, dass man zum Basislager zurückgeht und da einen Zettel eben mit einer Nachricht hinterlassen kann, wo man um was bitten kann. Das kann was Wärmeres zum Anziehen sein, das kann noch ein Schlafsack sein, das kann eben auch eine Suppenbrühe sein. So, genau. Ja, und mit dem Gedanken eben dahin zurückzugehen und um etwas zu bitten, habe ich mich dann erstmal beschäftigt. Ja, ich habe gemerkt, wie stark dieser Teil in mir ist, der halt der fand, ja, du musst dich jetzt einfach nur hingeben und dann geht es schon und dann kommt die Vision und so weiter und so fort. Wo der Teil, der eben wieder irgendwie einen Plan hatte. Ja. Ja, und der Teil, der fand einfach auch, es hat mit Schwäche zu tun. Dann war auch in mir so wie so eine Angst, ja, und was ist, wenn ich da hingehe und der Zettel wird nicht gefunden, wenn mich niemand hört. Das hat mich sehr beschäftigt, weil das einfach auch wie so ein altes Thema von mir ist, das ich nach meiner Geburt so erlebt habe, was einfach sehr, sehr viel auch bewegt hat in mir. Und ja, und dann war ich einfach so mit all diesen Dingen da, die dann da so hochgekommen sind, und habe das erstmal bewegt. Und irgendwann nachmittags war ich dann so weit, dass das durch war und ich gemerkt habe, so, und ich gehe jetzt hin, schreibe den Zettel, lege den Zettel hin. Und ja, das habe ich dann gemacht. Und dann ist es so, dass man eben wieder weggeht von diesem Platz und dann einfach wartet und dann auch so spürt und wahrnimmt, so wann ist wohl der Zeitpunkt, wann der Zettel gelesen worden ist und so weiter. Und ja, dann bin ich so nach 2 Stunden wieder zurück, weil ich dann so das Gefühl hatte, ja, jetzt. Ja, und dann stand da meine Thermoskanne mit Suppe. Oh, und das war, da sind mir erstmal die Tränen gekommen. Also das war auch nochmal wie so, ja, so eine Erfahrung für mich. Jetzt als Erwachsene bin ich in der Lage, wirklich um was zu bitten. Ich bin nicht mehr dem ausgeliefert, dem ich früher eben als Säugling ausgeliefert war, wo ich halt schreien musste und es hat niemand gehört, so, sondern jetzt kann ich um was bitten und da gibt es jemanden, der das hört. Das hat mich sehr bewegt, ja. Und dann bin ich mit meiner Suppe zu meinem Platz gegangen und habe die dann so in so schlückchenweise getrunken. Oh, und das war so, ja, das war wie im Paradies. Ich war nach 3 Schlucken auch wieder warm. Wow. Also das ging ziemlich schnell. Ich hatte das Gefühl im Nachhinein, so, das ist wie so ein, ich habe irgendwas zum Erinnern gebraucht, was Wärme heißt oder so. Ja. Ja, und das war für mich ein ganz großer Schritt, auch nochmal in diesem Prozess von Hingabe und Vertrauen, wirklich auch zuzugeben, ich schaffe das jetzt gerade nicht anders. Ja, genau. So, das war, ja, war für den ganzen Prozess sehr, sehr, sehr, sehr wichtig. Ja. Auch mal was loszulassen, also diese... Ja. Diese Gedanken loszulassen, was denken die anderen oder was ist dann, wenn ich mir das zugestehe, genau. Schwäche zu zeigen. Ja. Ja, wirklich alle Konzepte und alle Muster, die man so denkt oder die auch so Prägungen sind. Ja, wir sind ja unglaublich geprägt mit all den Dingen, was denken die anderen und wie wirkt das oder wie eben durchhalten, kennen wir ja alle irgendwie oder ganz viele von uns ganz gut. Ja, und das genau da drüber zu gehen, zu erleben, was dann passiert. Und mich hat es sehr weich gemacht auch. Oder noch mal weicher, ich war ja eh schon weich an dem Zeitpunkt so, aber ja, aber es war wie, und es ging ja um mein Herz. Es war wie, wenn und sich dadurch noch mal irgendwas tiefer mit meinem Herzen verbinden kann. Schön. Genau. Und die Natur, die dich umgeben hat, hat die dich auch besänftigen können manchmal? Oder warst du so in deinem Prozess drin, dass du das gar nicht mehr wahrgenommen hast, was um dich rum war? Also ich stelle mir das natürlich auch sehr naiv vor. Wahrscheinlich ist es in der Realität ganz anders, dass man dann auch in so eine Art Kommunikation mit dem tritt, was um einen drumherum ist. Also wenn man keinen Menschen hat, mit dem man redet. Ist das so gewesen oder stelle ich mir das nur so vor? Nee, das war auf jeden Fall so. Ich habe ja am Anfang davon gesprochen, was am ersten Tag passiert ist, im Moment, wo es um die Bedeutungslosigkeit der Dinge ging. Und das war ein Moment, wo ich sehr mit einem Baum, der neben meinem Platz stand, verbunden war und wo ich dann gemerkt habe, wenn ich mich mit der Bedeutungslosigkeit der Dinge verbinde oder wenn ich das zulasse, dann kann ich üben, den Baum anzuschauen, ohne zu wissen oder zu denken, das ist ein Baum. Und dann mal zu schauen, was dann passiert. Und das fand ich auch unglaublich, das war mir jetzt nicht so ganz neu, aber in der Tiefe war es unglaublich für mich, einfach dann die Energie des Ganzen zu sehen. Also ich habe dann nicht mehr den Baum gesehen als Baum, sondern wirklich als eigentlich als Wesen. Mhm. So, und zu merken, eben ich bin auch ein Wesen und ich bin auch Energie auf einer bestimmten Ebene und ich bin total verbunden mit dem, was mich da umgibt. Ja. Und ich war ja auch zwischen zwei Bächen. Ich lag dann oft da auf meinem Felsen abends, wenn so die Dämmerung kam und ich habe dem Wasser zugeschaut und sie fließen. Und ich habe mich die ganze Zeit, diese ganzen 4 Tage wieder und wieder mit diesem Fließen verbunden. Mhm. War für mich auch so was Wesentliches, was eben mit meiner Herzkraft auch so zu tun hatte, dieses Fließen eben zuzulassen. Und da war die Natur dann auch nicht mehr nur Natur, sondern einfach wie diese tiefe Kraft. Ja, genau. Ja, und dann, was auch passiert ist, dass am Anfang wirklich mein Krafttier gekommen ist. Also meine Krafttiere sind so die Rabenvögel. Oh, wow. Und die gibt es hier da, wo ich lebe, an dem Platz, gibt es die ganz, ganz viel. Mhm. Die kommen immer wieder, wenn ich irgendwo draußen bin, sind die da. Und das war auf der Visionssuche auch so. Da gab es die Bergdohlen, die ja eben auch zu den Raben gehören. Es gab eine Dohle, die kam am Anfang. Mhm. Und dann kam die ganz am Ende nochmal in der letzten Nacht. Die letzte Nacht ist ja so eine besondere Nacht, die so eine Wachnacht auch ist. Okay. Wo man auch weggeht von seinem Platz. Ah, okay. Wo man sich den Kreis des Todes baut. Okay. Und wo es vorher nochmal so drum geht, wirklich zu spüren, was will sterben, damit ich dann am nächsten Morgen, wenn ich dann zurückkomme, wirklich neu geboren werden kann. Mhm. So. Und man baut sich diesen Kreis, man richtet sich da sein Lager ein, auch für die Nacht. Und geht dann abends in den Kreis, macht sozusagen die Tür zu. Also es ist dann ein Stein, den man dann noch als letztes reinlegt, um dann da die Nacht zu verbringen und wirklich loszulassen, zu sterben. Mhm. Ja, und in dem Moment kam eben auch nochmal diese Dohle und dann wusste ich, jetzt ist es gut. Wow. Jetzt ist es rund, ja. Mhm. Das sind eben so Zeichen, die jedes Mal ganz anders sind. Mhm. Also es war völlig anders als in meiner ersten Visionssuche. Aber die Natur ist immer mit dem da, was dann gerade zum Prozess gehört. Genau. Und eben auch den Wesen, also wenn man damit was anfangen kann und dafür offen ist, ja, man sieht die einfach auch, wenn sie sich zeigen. Also bei mir waren die immer wieder da. Mhm. Bei mir kommen meistens die Elfen. Oh, schön. So, einfach, weil ich mit denen auch eine besondere Verbindung habe. Mhm. Ja. Schön. Du hast ja schon ganz viele Erfahrungen in der Natur gehabt. Also ich meine, das ist natürlich eine sehr spezielle Erfahrung. Entschuldigung. Pause brauchst, sagst du Bescheid, ne? Ja, nee, es ist gut. Das ist einfach eben noch der Rest des Infekts. Genau. Du warst auf dem Jakobsweg, wie ich vorhin schon erzählt habe. Du warst in Neuseeland. Da ist natürlich immer eine andere Natur um einen herum, aber die Prozesse, die man dort durchläuft, also viele sagen ja auch zum Beispiel, der Jakobsweg ist eben auch so ein Weg, wo man eben ganz viel in die Drehung bringen kann. Wie war das für dich? Also das, worauf ich hinauskommen will, ist, was war für dich jetzt intensiver für deine Suche, ja? Oder auf der Suche nach dem Kern? Jetzt diese 4 Tage und 4 Nächte draußen alleine zu sein oder in Bewegung zum Beispiel auf dem Jakobsweg? Also das einfach wie in so einer Laufmeditation abzulaufen. Gibt es da Dinge, die du uns erzählen kannst aus deiner Erfahrung, was das zum Beispiel mit dir gemacht hat im Vergleich jetzt zum Beispiel zu dieser Visionssuche? Mhm. Also erstmal, ich finde, man kann das gar nicht miteinander vergleichen. Okay. Es ist was völlig Unterschiedliches. Mhm. Was ich auf jeden Fall auf dem Jakobsweg erlebt habe, war, dass das nicht in so kurzer Zeit abgehandelt ist. Mhm. Also, klar kann man mit einer Woche Jakobsweg auch ganz wesentliche Schritte machen und ganz Wesentliches erleben. Ich für mich hatte das Gefühl, es braucht auf jeden Fall 2 Wochen, okay, um zu gehen. Mhm. Aber ja, eben wie gesagt, ich kann das so nicht sagen. Mhm. Mein Gefühl ist eher, es braucht den richtigen Moment für das jeweilige. Okay. Ich glaube einfach, es ist nicht immer der richtige Moment für eine Visionssuche. Mhm. Und es ist auch nicht immer der richtige Moment für einen Jakobsweg. Mhm. Und ich glaube, das findet man raus, indem man auf sein Herz hört und spürt, was ruft mich. Genau. Und wenn man spürt, es ruft ein beides, ja, dann fängt man halt mit irgendwas an. Genau. Ganz pragmatisch. Genau. In meinem Leben hat es sich einfach so ergeben. Ja, ich habe meine erste Visionssuche gemacht in dem Moment, wo ich einfach auf einen Lehrer, der für mich damals sich einfach sehr stimmig angefühlt hat, getroffen bin. Und ich hatte bei dem eine Einzelsitzung und es ging eben so darum, was will in meinem Leben werden und wie finde ich das raus? Und dann hat er gesagt, ja, mach doch eine Visionssuche. Und das hat sofort Resonanz gehabt in mir und er hat dann eine angeboten auch und dann dachte ich mir, ich melde mich an und dann war aber nur noch ein Platz frei und mir war klar, ich kann das nur machen, wenn mein Mann auch dabei ist. Also wir können das, in dem Moment war es so, wir konnten das nur zu zweit machen. Und dann war das auch möglich, dass wir das zu zweit machen konnten und dann habe ich gemerkt, ja, es ist genau richtig jetzt. Mhm. Und mit Jakobsweg war es wieder völlig anders. Das war ein Moment, wo was anderes dran war in meinem Leben und wo das dann auch, das kam relativ aus dem Nichts. Also ich hatte den Gedanken an, ich mache jetzt den Jakobsweg und 4 Wochen später bin ich losgelaufen. Das heißt, das kommt immer dann, wenn es richtig ist, auch in dein Leben. Also ja, genau. Okay. Also ich glaube, da kann man wirklich völlig drauf vertrauen. Ja. Mhm. Auch so zu spüren, wo geht mein Interesse hin? Mhm. Also was ist gerade so, also wo kommt auch Freude, wenn ich daran denke, ist es eine Visionssuche, ist es so dieses, oh ja, in der Natur sein. Mhm. Ja, das ist oft auch ja mit einer Aufregung verbunden so, oder mit einem, ich würde gerne, aber ich habe Angst davor oder so. Ja, das ist okay. Auch normal. Aber ich finde es eher so, also wirklich gut zu spüren, was gerade ruft und was einen gerade lebendig macht und wo gerade so eine Resonanz und oder auch eine Neugier da ist. Und dann auch sich darauf einzulassen, auch wenn der Verstand sagt, ich sehe da keinen Sinn drin, das jetzt zu machen, sondern dann dem Gefühl des Herzens sozusagen nachzugeben. Würdest du das sagen? Ja, und wirklich auch sich für die Erfahrung zu öffnen. Mhm. Wir sind ja wirklich auch menschliche Wesen hier oder göttliche Wesen, die einfach eine Erfahrung auch machen. Mhm. Ich hab das ehrlich gesagt noch nicht so oft oder eigentlich kaum erlebt, dass wenn das Herz gespürt hat, ich würde das jetzt gern machen, dass der Kopf dann so völlig dagegen war. Mhm. Also er hat Argumente, warum das jetzt nicht gehen kann und so weiter und so fort. Mhm. Aber wenn man sich so wirklich ins Herz sinken lässt, ja, ich hab das eigentlich kaum erlebt, dass der Kopf dann wirklich dagegen war. Mhm. Ja. Als du auf dem Weg nach Neuseeland warst, wo du ja deinen Mann getroffen hast, der dein Seelenpartner auch ist, da ging es dir aber so ein bisschen auf dem Hinflug so, oder? Dass dein Kopf gefragt hat, was ist das? Ja, genau. Ja, also diese Momente, die kommen natürlich. Ja. Die kommen auch auf dem Jakobsweg. Mhm. Oder die kamen bei mir auch auf dem Jakobsweg. Mhm. Als meine Zehe eine einzige Blase war und ich durch den Schnee gestapft bin oder da habe ich mich dann abends manchmal schon in den Pilgerherbergen vom Internet wiedergefunden und gedacht, ich könnte jetzt auch einfach einen Flug irgendwo auf die Kanaren buchen und da auch in mich gehen und meditierend in der Sonne sitzen und da habe ich mich schon auch immer wieder damit beschäftigt. Mhm. Also das war ja ein Moment, wo ich auch aussteigen hätte können aus der Neuseeland-Nummer. konnte ich nicht einfach aussteigen. Und ja, eben, ich saß in dem Flieger und es war herrlichstes Morgenrot über Neuseeland. Und ich hatte wirklich einfach Schiss. Ich habe mich einfach wirklich in dem Moment gefragt, was soll ich denn da und was mache ich denn da? Mhm. Und ich glaube, in so Schwellenmomenten, also auf so einer Visionssuche oder auf dem Jakobsweg oder sonst ja auch immer wieder im Leben, wenn wir vor so Übergängen sind, da kommen die tiefsten Ängste hoch. Ja. Mhm. Und ich finde, die haben... Das findet oft in unseren Gedanken statt, aber die haben ja nicht nur mit unseren Gedanken zu tun, sondern wirklich auch mit unserer Seele zu tun. Mhm. Und ich weiß nicht, es gibt so einen schönen Spruch, wo es eben um die Schwelle geht und dass wenn wir über die Schwelle gehen, ich weiß den nicht so ganz genau, aber wenn wir über die Schwelle gehen, dass es dann wie so Hüter der Schwelle gibt, die eben unsere Ängste sind und unsere alten Geschichten sind und dass es darum geht, eben an den Hütern der Schwelle auch vorbeizugehen, um wie in eine größere Kraft zu gehen oder zu kommen. Und mein Erleben war immer wieder, und das erlebe ich auch bei den Menschen, die ich begleite, dass die Momente, wo wir wirklich da mit unserer Angst sind und uns auch einlassen auf unsere Angst und da weitergehen, das heißt nicht, dass wir etwas übergehen in uns, sondern uns eher öffnen für das, was ist. Wenn wir es schaffen, da weiterzugehen, dass wir uns dadurch wie mit einer größeren Kraft auch verbinden und dadurch auch erkennen, wie relativ es auch ist. Genau. Also manchmal müssen wir ja wie der Angst begegnen, um rauszufinden, Mensch, ich überlebe es ja. Ja, genau. Ja, es gibt ja auch dieses Sprichwort und ich denke auch immer, unsere Sprache hat so tolle Weisheiten, die wir oft gar nicht wahrnehmen im Alltag. Also gerade sowas wie der Angst ins Auge blicken, ja, also rein und dann durch. Und meistens ist es ja wirklich so, wenn wir uns da mal der Angst stellen, dass wir hinterher sagen, das war ja gar nicht so schlimm. Ne? Das sind die Dinge, die wir in unserem Gedanken fabrizieren, die aber in der Realität dann gar nicht so sind. Ja. Und auf dem Jakobsweg war es ganz spannend, weil ich da mit Langeweile konfrontiert war. Ah, okay. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, ja, und auch diese Langeweile ist eigentlich eine Instanz, die mich irgendwie von meiner Angst fernhalten will oder die mich davon abhalten will, wirklich noch einen Schritt tiefer zu kommen. Mhm. Also ich habe so das Gefühl, aus unserem Inneren gibt es dann eben so alles Mögliche. Es gibt einen Widerstand und es gibt die Langeweile und es gibt das direkte Angsterleben. Mhm. Es gibt ganz unterschiedliche Nuancen und ich glaube, da ist es gut, wach zu sein. Ja, ja. Weil das immer die Momente sind, eben, wo es dann weitergeht. Du beschreibst dich ja auch als Seelenerinnerin oder Entfalterin. Und was sind denn für dich Methoden, wie jemand sich an seine Seele erinnert? Gibt es da irgendwas, was du jetzt jemanden, der damit jetzt im ersten Moment nicht viel anfangen kann, sagen kannst? Also es gibt natürlich verschiedene Dinge, mit denen ich selber arbeite, die jetzt mir einfach am nächsten liegen. Mhm. Es gibt Methoden, gibt es, glaube ich, so viele, wie es irgendwie Menschen gibt letztlich. Ja. Aber für mich ist es schon eine Sache, eben in der Natur zu sein oder mich eben für die Kräfte da zu öffnen und wirklich auch zu erkennen, wirklich dieses Erkennen, ich bin ein Teil von allem. Genau. Ich habe vorhin, das muss ich jetzt erzählen, ich habe vor ein paar Wochen so einen total schönen Naturfilm gesehen, so eine Doku, wie die Erde entstanden ist. Mhm. Da gibt es natürlich alle möglichen Theorien, wie die entstanden sein könnte, aber was mich so bewegt hat dabei, war dieser Moment, wo die erzählt haben, dass es eben ja auf der Erde gar kein Wasser gab, ganz am Anfang, und dass das Wasser mit Kometen auf die Erde gekommen ist. Mhm. Und das war ein Moment, der mich unglaublich berührt hat. Es gab da irgendwann halt in den Anfängen des Ganzen, also über Jahrtausende, so Kometenhagel hier auf der Erde, wo ganz viele Kometen hier eingeschlagen sind und dadurch gibt es Wasser. Mhm. Und ich habe einen Teil von dem Wasser ja in mir. Mhm. Und das heißt eben, ich bin mit allem verbunden, mit allem, allem. Mhm. Und das hilft mir eben so sehr in der Natur, eben dieses mich zu erinnern. Mhm. Oder da wird das Erinnern möglich für mich. Mhm. Genau. Und dann merke ich dann, wenn ich das wirklich sacken lasse, also es ist auch gut, ja, wirklich sich Momente zu nehmen, das sacken zu lassen, diese Vorstellung auch sacken zu lassen. Mhm. Und mal zu spüren, was passiert dann im Körper. Und in meinem Körper wird es dann ganz weit. Ja. Und ich merke, dass es mich sehr berührt und ja, dass wie so eine andere Lebendigkeit nochmal entsteht. Ja, mir geht es auch ganz viel mit der Natur so. Und ich habe kürzlich auch nochmal was gelesen darüber, also dass wir eigentlich alle wissen, also da ging es auch darum, dass sich eben im Wald einfach, also das Wald hat ein Kommunikationssystem für sich und Bäume und Pflanzen können untereinander eben auch Informationen austauschen, so wie wir miteinander sprechen können. Was man so im ersten Moment nicht denkt, wenn man in den Wald geht und auch das Wurzelreich der Pflanzen ist, steht untereinander in Verbindung. Die tauschen auch Zuckermoleküle aus, alles Mögliche. Und da gibt es auch so Dinge wie, wenn es einem Baum schlecht geht, dann schicken die anderen Bäume diesem Baum, dem schlecht geht, eben Nahrung, damit der überlebt, auch wenn er zum Beispiel zu klein ist, um Licht zu bekommen oder im Schatten steht. Und dann habe ich mir auch gedacht, als ich das wieder gelesen habe, habe ich gedacht, guck mal, eigentlich sorgt die Natur davor, also dafür, dass es allen immer gut geht. Also es ist eigentlich die Fülle immer da. Nur unser Verstand, der zerhackt es immer wieder. Und dadurch trennen wir uns immer von diesem Bild, dass ja alles da ist und alles miteinander verbunden ist. Ne? Und deshalb, also ich mag die Natur auch sehr, sehr gern. Mhm. Ja, und ich finde es eine ganz schöne Sache. Oder was ich immer wieder mache, ist, dass ich die Natur informiere. Ah, okay. Dass ich manchmal ein Haar von mir lasse. Mhm. Von dem indianischen Lehrer, mit dem ich so am Anfang meines Weges so zu mir selber zu tun hatte. Da war ich viel in Schwitzhüttenritualen auch, okay, und so weiter. Und der hat uns dann gelernt, in die Natur zu pinkeln. Ja. Ja, weil... Und ich, ja, für mich war das damals so ein Aha, eben, ich informiere die Natur mit meiner Frequenz und dann kann die Natur für mich arbeiten. Genau. Und ich erlebe so. Also es ist wirklich so, oder ich halte einfach meine Hand in den Bach. Mhm. Ja, dann verbindet sich meine Schwingung mit der Schwingung der Natur. Genau. Und ist informiert und kann mir dann auch das schicken, was ich brauche. Und was total interessant ist, finde ich ja auch, dass in bestimmten Regionen, wo bestimmte Krankheiten besonders ausgeprägt vorkommen, wachsen oft bestimmte Pflanzen. Genau. Besonders. Ja, und ja, das heißt, dass eben die Pflanzen reagieren auf die Schwingung. Mhm. Und das erlebe ich hier an unserem Platz hier auch so, dass sich das verändert hat, seit wir hier leben. Mhm. Dass sich, seit wir hier leben, viel mehr Wildpflanzen ausgebreitet haben. Also es ist hier ja eben wild, aber die Pflanzenvielfalt ist noch größer geworden. Toll. Es haben sich manche Pflanzen hier niedergelassen, ohne dass ich sie gepflanzt habe. Ja, genau. Weil ich sie mir gewünscht habe. Ach, schön. Also ich habe mir Huflattich gewünscht zum Beispiel, weil der für mich so, ja, der ist mir wichtig. Mhm. Und seit 2 Jahren gibt es hier Huflattich. Toll. Und das Gleiche ist mit Tieren auch. Also das erlebe ich hier eben mit den Tieren auch, dass hier Tiere ja einfach andere Tiere auch sind als zu dem Zeitpunkt, wo wir gekommen sind. Mhm. Ich glaube, das hat eben ganz viel damit zu tun, dass wir uns, dass wir die Natur informieren. Ja, das denke ich auch. Da habe ich auch was ganz Tolles gelesen vor einigen Jahren, als ich auch begonnen habe, mich mehr mit diesen Dingen zu beschäftigen. Und zwar soll man in das Gießwasser seiner Nutzpflanzen, also ich habe auf dem Balkon so ein paar Pflanzen, die ich anbaue, Und da soll man reinspucken, damit praktisch das Gießwasser die Schwingung von einem bekommt und dann entwickelt die Pflanze genau die Nährstoffe, die passend sind für denjenigen, der sie dann konsumiert. Und also das, damit bin ich auch sofort in Resonanz gegangen, weil sich das stimmig anfühlt. Ja, total. Ja. Ganz interessant. Ja. Ja. Ja, Mensch, Wahnsinn. Es ist so interessant, deine Geschichten zu hören. Magst du noch mal so ein bisschen was erzählen? Das hast du im letzten Gespräch erzählt und das finde ich auch so schön. Auch so ein Beispiel dafür, dass wenn man sich auf was einlässt, im Grunde auch ja, für uns gesorgt wird. Also die Geschichte mit Neuseeland, die möchte ich noch mal aufgreifen. Da hast du ja den Mann fürs Leben auch dann getroffen, ohne nach ihm zu suchen. Ja, also weil viele Menschen stehen an einem Punkt in ihrem Leben und denken dann, ja Mensch, wo finde ich denn meinen Partner? Aber manchmal muss man gar nicht suchen, sondern man muss einfach nur warten, oder? Bis er kommt. Ja, ja. Also ich glaube, es braucht einfach eine große Offenheit. Mhm. Und eben so wie mir das damals passiert ist, ich hatte alles losgelassen. Ja. Also ich bin ja nach Neuseeland gegangen, zu dem Zeitpunkt war mein Studium zu Ende, war eine Beziehung zu Ende, eine längerjährige und war auch sehr schmerzhaft. Aber es war einfach klar, es war zu Ende. Dann bin ich aus meinem Studienort auch weggezogen. Also es war irgendwie ganz vieles zu Ende und es war ein großes, großes Loslassen und ich habe nur gespürt, ich muss nach Neuseeland. Mhm. Oh, das war auch so ein Moment, da hat mein Herz mich gerufen. Ich hatte noch nicht mal viel Geld. Mhm. Ich weiß gar nicht, ich bin mit 2000 Euro oder so bin ich losgezogen. Mhm. Weil man die irgendwie vorweisen musste bei der Einreise oder irgend sowas. Ich weiß gar nicht mehr genau. Also ich bin einfach los und eben, und es war ein großes Loslassen und da war ganz viel Angst und ganz viel Unsicherheit und ich hatte damals einen ganz lieben Freund, mit dem, also wir haben uns gegenseitig in so Prozessen irgendwie so begleitet in der Phase und mit dem habe ich immer wieder telefoniert von Neuseeland aus und habe immer wieder gesagt, was, ich weiß nicht, jetzt ist mein Geld bald alle und keine Ahnung und ja, und ich wollte mich ja anmelden für dieses Seminar bei so einer Maori-Schamanin, die eben auch so gerufen hat und ich wusste, ich muss dahin. Mhm. Und das hat ja auch Geld gekostet. Genau. Und dann war eben dieser Moment, wo ich dachte, ich kann das gar nicht machen. Ich kann mir das schlichtweg einfach nicht leisten. Und der dann immer gesagt hat, doch, du musst es machen. Und du bist dafür dahin gefahren. Das war für mich auch so ein Engel, der mir da zur Seite gestellt war. Ja, was auch eben so eine Gnade war. Und ich glaube, eben auf diese Dinge, die dann passieren, können wir so vertrauen, wenn wir offen sind und den Sprung wagen. Es war am Ende dann so, dass ich mir das Geld geliehen habe. Mhm. Und ich habe es mir witzigerweise tatsächlich von zwei Ex-Freunden geliehen, das Geld. Ja, und das war aber auch wieder dieses über eine Schwelle gehen und es war mir eigentlich total peinlich, dass ich mir das Geld jetzt leihen muss. Die haben es mir total gern geliehen. Eben, und dann war ich in diesem Seminar und ja, und habe da meinen Mann dann kennengelernt. Aber wirklich aus so einem, also ich glaube, es gibt kein Rezept dafür, wie man seinen Seelenpartner oder wie auch immer kennenlernt. Ich glaube, es braucht einfach den richtigen Zeitpunkt. Mhm. Und den kann man nicht machen. Genau. Also für den braucht es ganz, ganz viel Hingabe und eine ganz große Offenheit für den Punkt, an dem man selber steht. Ja. Und eine ganz große Liebe dafür, weil eben es hilft nichts zu finden. Man muss jetzt endlich seinen Mann finden und da im Schmerzen zu sein und so weiter. Das ist ja letztlich auch ein Widerstand und schneidet uns von dem Fluss ab, der passieren will. Mhm. Und ich kann dazu sagen, den Seelenpartner zu finden, das hört sich ja immer so toll an, aber es ist kein Zuckerlecken. Manche denken dann, oder manche, die mich dann fragen oder meine Geschichte hören, die denken dann, oh, das ist so toll und ab dann ist alles gut. Aber Ich kann nur sagen, es braucht bis heute immer wieder diese Offenheit und diese Hingabe. Ja. Mein Erleben ist, dass mein Seelenpartner oder wir beide uns extrem unsere Schatten spiegeln, mhm, und dass wir extreme Katalysatoren unserer Entwicklung sind. Mhm. Und in dem Moment wieder, wo Entwicklung stattfindet, ja, oder wo es um diese Schwellen geht, das ist echt manchmal nicht lustig. Mhm. Genau. Also ich merke, es fordert mich sehr. Es ist auch eine große Gnade und es findet ganz, ganz viel Wachstum statt. Mhm. Aber eben auch dafür braucht es eine große Offenheit. Mhm. Und ein damit sein wollen und können. Mhm. Letztlich. Und auch mit meinen Schattenseiten sein wollen und können. Und auch mit all den Gefühlen, die dann da sind und die unerlöst sind, mhm, sein wollen und können. Oh. Mhm. Ja, also ich empfinde das genauso. Also ich habe ja auch die Gnade erleben dürfen, meinen Seelenpartner zu finden. Und es ist tatsächlich so, dass du an solchen Partnerschaften extrem wächst, weil du eben immer deine Themen gespiegelt bekommst. Also das ist eben das eigentlich das Geniale an diesen Partnerschaften, dass du tatsächlich über dich auch hinauswachsen kannst dadurch. Ja? Aber es ist nicht immer leicht, das kann ich auch sagen. So ist das im Leben. Ja, ja, deshalb eben, weil deine Frage vorhin eben ja auch, ja, war, so wie ist das, wie lernt man so jemanden kennen, bestenfalls, ja, noch. Eben, ich glaube wirklich, es passiert durch eine Offenheit für das, was, genau, ist. Genau. Ja, sich einfach, einfach hingeben. Also das ist so, das fällt mir immer ein, sich dem hingeben, was kommt und nicht immer wieder versuchen, mit dem Verstand zu analysieren und warum und was habe ich da falsch gemacht und warum kommt das nicht in mein Leben und dies und jenes. Es einfach so zu nehmen, wie es ist und vorwärts zu gehen und im Gehen passieren dann die Dinge. Ja. Und mein Erleben ist wirklich, solange wir im Hadern sind und uns, ja, fragen, warum ist das jetzt so, ja, oder warum passiert mir das jetzt nicht, solange wir im Hadern sind, wehren wir immer noch einen Schmerz ab. Mhm. Ich erlebe immer wieder, ich erlebe das in der Begleitung auch immer wieder, wenn wir Menschen mit dem Hadern aufhören, dann, ja, ist es oft erstmal so, dass wir nochmal mehr mit unserem Schmerz konfrontiert werden. Mhm. Aber solange wir unseren Schmerz nicht auch integrieren und in Fluss bringen, kann er sich ja auch nicht verändern. Mhm. Das ist wieder das, wo wir es am Anfang davon hatten, den Widerstand aufzugeben, weil erst dann, genau, wirklich Bewegung möglich ist und auch dann wirklich erst das in unser Resonanzfeld kommen kann, was wirklich für uns ist. Genau. Wenn wir ganz mit unserem ganzen Resonanzspektrum auch da sind und auch versöhnt sind. Mhm. So. Was wäre für dich denn, wenn du es in kurze Sätze fassen müsstest, ein in Anführungszeichen Rezept für ein göttliches und verbundenes Leben? Also im Grunde die Aufgabe des Widerstandes? Ja, ich glaube, das ist für mich die Essenz, wirklich den Widerstand aufzugeben. Mhm. Und, also das klingt ja immer so leicht, ich gebe jetzt einfach mal nur den Widerstand, mhm, auf, aber ich glaube, was es auch braucht, ist eine große Wachheit für, ja, für die Muster, die uns an der Nase rumführen. Weil, mhm, es gibt ja so die Momente, da fühlen wir uns ach so heilig, mhm, und dann ist aber auch die große Heiligkeit ein Widerstand. Mhm. Also das erlebe ich bei mir auch immer wieder mal, dass ich das Gefühl habe, jetzt habe ich es wirklich geschafft. Oder, und dann merke ich aber, irgendwann ist so der Punkt, wo auch das wieder zu einem Konzept wird, wo ich dann auch das wieder in eine Form gießen will und das dann als Endzustand sehe. Und in dem Moment, wo es ein Konzept wird, ist es ja schon wieder nicht an der Essenz. Und ich glaube, da braucht es eine große Wachheit dafür, eine große Ehrlichkeit. Mhm. Wirklich ehrlich zu uns selber zu sein. Das bedeutet aber auch letztendlich, dass wir gewisse Muster einfach komplett überdenken müssen, die wir gelernt haben. Ne? Also diese ganzen Muster, wie man zu leben hat, ja, dass man wie ein Leben aufgebaut wird, wie ein Leben geführt wird. Ja. Das ist eigentlich ja dann schon wieder Begrenzung. Hm? Also. Ja, ich finde manchmal eine ganz schöne Frage, also es sind ja auch so Gedanken, die dann kommen oder mich ich finde eine schöne Frage, dann zu fragen, das denkt wer? Ja, sehr gut. Wer denkt es denn? Ja, sehr gut. Und das Denken ist auch Teil des Göttlichen. Also wir sind hier in der Dualität und letztlich ist es auch, wenn wir dann anfangen, das zu hinterfragen und so weiter, es ist ja auch paradox. Mhm. Irgendwann landen wir an dem Punkt, wo wir dann auch nicht mehr wissen, was ist es jetzt eigentlich? Und das ist ein super Punkt, finde ich, weil das ist der Punkt, wo wir rausfallen aus unseren Konzepten. Mhm. Und wieder, wenn wir uns erlauben können mit diesem, was ist es jetzt eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Ja, wunderbar, dann sind wir mittendrin in dem, wo was stattfinden kann und wo was Neues passieren kann und wo dieser Fluss, wirklich auch so dieser göttliche Fluss stattfinden kann. Ja. Schön. Das war schon fast ein tolles Abschlusswort. Wunderschön. Ja. Ach Mensch, ich freue mich so, dass wir dieses Gespräch nochmal führen durften, weil es auch nochmal wirklich ein paar Dinge rausgearbeitet hat, die wir wirklich im ersten Gespräch noch nicht so konkret thematisiert haben. Sehr, sehr schön. Du bist jetzt gerade dabei, einen neuen Webauftritt zu kreieren. Deine Webseite zieht um und gestaltet sich komplett neu. Möchtest du da noch mal ein bisschen was drüber erzählen, was uns da erwartet demnächst? Ja, also ich bin da schwer im Prozess damit. Ich kann noch gar nicht, im Moment ist gar noch nicht der Punkt, da so viel drüber zu erzählen, merke ich. Okay. Bisher war es so, dass ich, dass der Vordergrund meiner Arbeit eine körperorientierte Stimmarbeit auch war, unter anderem, also neben der Seelenbegleitung, und dass ich einfach gemerkt habe, eben, dass die Seelenarbeit und so die Heilarbeit mehr in den Vordergrund will. Mhm. Und ich bin da einfach gerade in dem Prozess, ja, letztlich auch mich nochmal mehr in meiner Göttlichkeit zu verankern. Ja. Also bei allem Wissen und bei allem, was schon da ist, ist es immer ein Prozess. Mhm. Genau. Und ja, deswegen ist es, ich merke auch, das hat seine eigenen Gesetzmäßigkeiten. Ich hätte die Internetseite gern schon vor Wochen richtig am Start gehabt. Das ist einfach nicht so. Und ich merke, ich kann nicht anders, als mich auch da hinzugeben und dem zu folgen. So, deswegen ist es jetzt im Moment so. Also die Seite wird Natural Essence heißen. Mhm. Genau, wo es einfach wirklich eben um dieses Erinnern an unsere natürliche Essenz geht. Mhm. Wunderbar. Uns wirklich zu erinnern, wer wir sind. Mhm. Das wird eben die Naturarbeit sein. Das wird aber auch eben so diese Stimmausdrucksarbeit sein, die Körperarbeit sein. Mhm. Und bei all diesen Facetten geht es immer darum, über das Erleben an tiefere Schichten zu kommen und letztlich unser Wesen zu erkennen und alte Traumas aufzulösen und sodass unsere Lebensenergie freier wird. Ja. Beim letzten Gespräch sind wir nochmal auf eine sehr schöne Sache eingegangen. Das würde ich heute auch nochmal kurz ansprechen. Für alle, die das andere Gespräch sich nicht anhören können, nämlich, dass du eine ganz, ganz tolle Sache auch anbietest bei euch im Allgäu, nämlich das Jodeln. Ich fand das so schön, dass man kennt es von den ganzen spirituellen Leuten. Sie chanten, ja, sie singen Mantras, aber das Jodeln, das ist sowas Einfaches eigentlich und hat ja im Grunde auch eine sehr ähnliche Wirkung. Erzähl doch bitte darüber nochmal was, über deinen Jodel-Workshop. Ja, das war für mich tatsächlich so, dass ich ja vorher auch Mantras gesungen habe und so weiter. Das mache ich immer noch in einem gewissen Rahmen. Mhm. Dass ich dann, als wir hier an die Berge gezogen sind und auch im Rahmen von meiner eigenen Stimmenreise, habe ich einfach gemerkt, das Jodeln ist sowas Natürliches. Das ist so was von jenseits von dem, was wir kennen aus dem Fernsehen und wo, oder ja, wo wir es eher mit Volksmusik in Verbindung kennen und wo es dann einfach echt was, was hat, was irgendwie nicht so anziehend ist, genau. Ja, aber wirklich zu erkennen, dass das Jodeln, das kommt ja von der Alptradition oder von der Almtradition. Die Bauern, die Alpbauern, die Hirten, die haben mit Lauten ihr Vieh gerufen. Mhm. Die haben in der Bergeinsamkeit gegen die Echowand gerufen. Das Echo kam zurück. Und die haben abends in ihren Alpen, die hatten ja nichts, die haben dann Feuer gemacht dort. Und was haben sie gemacht? Sie haben halt gesungen miteinander oder haben das zum Ausdruck gebracht, was sie tagsüber auch gemacht haben, nämlich eben ihre Arbeit und die Arbeit mit dem Vieh und das Rufen. Und das ist letztlich ja das Jodeln geworden. Mhm. Und für mich ist deswegen das Jodeln so eine ganz, ganz tiefe Verbindung mit letztlich auch das, was in der Natur passiert, ja, mit dem, was wir sind. Was ich eben bei dieser Stimmarbeit so unglaublich schön finde und was mich immer wieder sehr berührt, ist, dass dadurch, dass wir unsere Stimme betätigen, passiert wie so eine, oder ja, wenn wir unsere Stimme nutzen, dann ist das ja Schwingung. Ja. Und wenn unsere Stimme freier wird und beim Jodeln, da wird unsere Stimme freier, weil das einfach so was Ursprüngliches ist und eben nichts mit dem normalen Singen zu tun hat. Wenn unsere Stimme freier wird, dann wird auch das Resonanzspektrum größer und es ist so, wie wenn sich das durch den ganzen Körper ausdehnt und wie wenn es die Zellen erreicht irgendwann. Und wenn es unsere Zellen erreicht, dann ist es auch wieder wie wenn unsere Zellen in eine ganz eigene Schwingung kommen, die eben auch wieder eine Resonanz ins Außen schwingen kann. Ja. Und wir dadurch auch einfach mehr mit unserer Göttlichkeit wieder verbunden sind oder mit unserem ursprünglichen Sein letztlich verbunden sind. Also, ja. Ja, das berührt mich jedes Mal, wenn du darüber redest. Vor allem, weil in mir auch so ein Widerstand ist gegen das Jodeln. Also ich fand das als Kind immer ganz schrecklich. Also gerade diese ganzen Sendungen, in denen dann gejodelt wurde im Fernsehen. So schrecklich. Meine Oma hat es immer gerne geguckt. Ich habe das kategorisch abgelehnt. Aber als du das beim letzten Mal erwähnt hast, da hat mich das auch wirklich ganz tief berührt. Und ich kann mir das so gut vorstellen, dass das wirklich ganz, ganz viel bewirkt. Schön. Ja, es hat einfach so eine archaischen Kraft auch was. Ja. Das kann, ist, erlebe ich auch immer wieder in den Workshops, dass das eine Kraft sein kann, die auch erstmal so ein bisschen Angst macht. Mhm. Die kommt auch so ein bisschen ungehobelt daher. Manchmal. Aber eben, es werden dadurch Schichten berührt oder werden nochmal andere Schichten frei, die eben auch sehr mit unserer Kraft zu tun haben. Ja. Schön. Maria, ich könnte stundenlang mit dir weitersprechen. Da gibt es so viele Themen. Ach Mensch, toll. Also, leider ist unsere Zeit jetzt zu Ende. Ich danke dir von Herzen, dass du dir die Zeit nochmal genommen hast, mit mir ein zweites Interview aufzunehmen. Es war wirklich... Ja, total gern. Es war wieder wunderbar und zauberhaft. Also, ganz toll. Ja, und von euch... Ja. Ich mag mich noch mal kurz für den Raum bedanken. Ja, sehr gerne. Den du schaffst. Ich finde das einen ganz, ganz, ganz arg besonderen Raum. Mhm. Und der so hilft, uns zu erinnern. Ja. Und vielleicht auch an die Zuschauerinnen. Es gibt im Kongresspaket. Ja. Würde ich gerne noch sagen. Es gibt im Kongresspaket so ein bisschen was. Eben nicht nur die Interviews, sondern so ein paar Zutaten, die ich einfach euch sehr ans Herz legen kann. Ich weiß nicht, was noch alles Tolles ist, aber eine Zutat von mir ist, dass ich da unter anderem noch mal so ein bisschen erkläre, wie man eine Medizinwanderung machen kann und wie man sich wirklich so mit der Natur verbinden kann, um da in einen ganz schönen Prozess zu kommen. Das ist sozusagen im Kongresspaket mit dabei. Und wenn du Lust hast, das zu vertiefen, dann, ja, dann hol dir das und lass dich da nochmal mehr beschenken auch. Ich finde es einfach ein ganz großes Geschenk, was du da in die Welt bringst. Ja. Danke. Danke. Also ich habe ja in dieses E-Book schon reingeguckt, was du zur Verfügung stellst, und es ist wirklich sensationell. Also es ist wirklich sehr, sehr tiefgehend. Vielen Dank dafür nochmal. Ja, total gern. Ja. Gut. Schön. Dann verabschiede ich mich von euch jetzt auch. Ich danke euch, dass ihr dabei wart, und ich bin mir ganz sicher, dass dieses Gespräch für euch sehr inspirierend war. Und ja, wir sind bald am Ende. Ich habe noch 2 Interviews und dann habe ich alles aufgezeichnet. Wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss. Tschüss, macht's gut. Tschüss.